Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 20 de março de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é o seu Musicália e que pretende trazer-lhe então música de países ou de idiomas, neste caso, que não se escutem muito por Portugal. Ora, um dos idiomas que pouco se escuta é nem mais nem menos do que, exatamente, o alemão. Apesar de ser uma língua muito falada e ter, aliás, uma certa influência em termos económicos, cada vez mais até, o alemão é falado em muito poucas zonas do mundo. Para ser verdade, aliás, até só são poucos, mesmo muito poucos, os países que falam alemão. A Áustria, a Alemanha, que lá está, Luxemburgo, Liechtenstein e a Suíça. Há outros países que têm comunidades alemãs, mas cuja língua oficial não é o alemão. Isso acontece na Alemanha, como disse, na Áustria, onde aí é a única língua, inclusive, e outros países em que, neste caso, não é a única língua, mas, enfim, que é o Luxemburgo, o Liechtenstein, aliás, aí também é a única língua, o Liechtenstein, portanto, o Luxemburgo e a Suíça. Nós por cá vamos ouvir algumas músicas da Alemanha. São nos anos 60, todas elas. Vamos, por exemplo, ficar com uma música de Wilbrand, chama-se Marina. Esta melodia então que vai abrir a edição de hoje do Musicália. Para ouvir também a música Das kannst du mir nicht verbieten. Esta música é cantada então por Bernd Spier e é o segundo tema desta edição do nosso evento. Confesso que este tema é bastante interessante. Gosto desta música, ela aliás é até bastante conhecida. Das kannst du mir nicht verbieten. Antes, Wilbrand traz-nos Marina. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine zauberhafte Ballerina. Wo wärst du, meine süße Cara Mia? Aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und wie ich frage, Liebling, willst du mein sein? Gab sie mir einen Kuss und das hieß ja. Marina, Marina, Marina. Dein Schick und dein Charme, der gefällt. Marina, Marina, Marina. Du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine. Oh no, no, no, no, no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine. Oh no, no, no, no, no. Marina, Marina, Marina, dein Schick und dein Charme, der gefällt. Marina, Marina, Marina, du bist ja die Schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm und lass mich nie alleine. Oh no, no, no, no, no. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen. Komm, lass mich nie alleine. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Wenn du willst, verbrenn das Bild von mir. Wenn du willst, das letzte Souvenir. Wenn du willst, dann tu, was dir gefällt. Doch etwas kannst du nicht auf dieser Welt. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heut. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. Wenn du willst, vergiss, was einmal war. Wenn du willst, vergiss die kleine Bar. Wenn du willst, auch unsere Melodie. Doch etwas gibt es, das gelingt dir nie. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heut. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. Wenn du willst, dann schick zurück den Strauß. Wenn du willst, sag allen, es ist aus. Wenn du willst, vergiss das schöne Jahr. Doch etwas ist schon heute für mich klar. Das kannst du mir nicht verbieten, dich zu lieben alle Zeit, ganz genauso wie heut. Das kannst du mir nicht verbieten. No, my darling, tut mir leid. No, my darling, tut mir leid. No, my darling, tut mir leid. E Peter Bile é o próximo intérprete, traz-nos Corina, Corina. Uma melodia, mais uma vez, alusiva a um nome de mulher. Já há pouco ouvimos Marina, agora vamos ouvir Corina, Corina. Por vir também uma música muito conhecida, mas esta é a versão alemã, de Mireille Mathieu, chama-se a música Acropolis Adieu. E quem é que não se lembra desta música? Se pelo nome não vai chegar lá, vai chegar certamente pela melodia, que é, aliás, extremamente conhecida. São estas as próximas duas músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso musical. E já agora tens por certeza que esta música, Acropolis Adieu, não tem bem a certeza se é ou não dos anos 60. Tenho ar disso, mas não tenho a certeza. Goodbye, Corrida. Schön war die Zeit. Nun ist es wieder einmal so weit. Ich muss hinaus und du bleibst zu Haus. Corinna, Corinna. Corinna, Corinna. Goodbye, Corinna, ich schreibe dir aus jedem Hafen, das glaube mir. Tag aus, Tag ein will ich treu dir sein. Corinna, Corinna, Corinna, Corinna. Goodbye, Corinna, mit dir allein könnt ich auf Erden. Berlin. Es war so wunderschön, auf Wiedersehen. Es war so schön, auf Wiedersehen. Es war September in Athen. Faz lembrar o quizás, quizás, quizás, mas não, não é, é essa melodia. É de uma outra intérprete que se chama Caterina Fallant. A música chama-se Quando, Quando. E é uma melodia também muito bonita. Para ouvir também a música que dá o nome de Sind Sie der Graf von Luxemburg. A música cantada pelos Dorta. São as músicas que vão fechar a edição de hoje do Musicália. Na próxima semana, quem sabe, voltaremos à música alemã, mas não exclusivamente. Desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Internet. Já de seguida, é tempo de Silva Júnior trazer mais uma edição do nosso espaço radiofónico Nação Roqueira. Tenha uma boa noite, ouvinte. Até para a semana. Sag-me quando, sag-me vai. Sag mir, quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. ich hab immer für dich Zeit. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wieder küssen kann. Unter Palmen so wie heute, lass uns träumen am Meer. Schön wie ein Traum, kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich dich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann. Lass uns träumen am Meer, einen Traum von Amor, denn so schön wie ein Traum kommt mir dann das Leben vor. Sag mir quando, sag mir wann. Sag mir quando, quando, quando ich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann ich dich wiedersehen kann. Sag mir quando, sag mir wann. Großer Mann von Welt, oh pardon. Genau wie Sie jetzt vor mir stehen, oh pardon. Hab ich den Herrn mir vorgestellt. Oft schon hab ich mich gefragt, ob es ihn wirklich gibt, von dem die Operette sagt, dass er so fürstlich liebt. Da fuhr ich durch die Eifel in jenes kleine Land und fragte voller Zweifel den ersten, den ich fand. Oh pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Das bin ich leider nicht. Ich wette, dass ein Mann was weiß, der so verlegen spricht. Er grüßte und ging weiter, eh ich mich recht besann. Da kam ein stolzer Reiter, den hielt ich einfach an. Oh pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Sprach er und stieg vom Pferd. Der Graf, der lebte in Paris, bei mir sind Sie verkehrt. Drum sollen Sie erfahren, jetzt werden Sie nicht rot. Seit fast 100 Jahren ist dieser Herr schon tot. Oh pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh pardon, sind Sie der große Mann von Welt? Oh pardon, genau wie Sie jetzt vor mir stehen. verstehen, oh, hat